Unsere Geburtsgeschenke, die kulturelle Prägung und Weisheit. Durch die beiden Elemente des achten Weges, die innere Stimme finden und andere dazu inspirieren, ihre innere Stimme zu finden, zieht sich ein roter Faden, der zeigt, dass trotz unserer Geburtsgeschenke allmählich eine kulturelle Prägung stattfindet, die wir mit der Computerterminologie als Software bezeichnen könnten. So wie selbst die leistungsstärksten Computer nicht außerhalb ihrer Software arbeiten können, können Individuen, Organisationen und Gesellschaften nicht außerhalb ihrer kulturellen Sitten, Normen und Überzeugungen arbeiten. Es sei denn, man ist ein Muhammad Yunus. Siehe Kapitel 1. Die Vision dieses Mannes von den Menschen, seine Disziplin und seine Leidenschaft wurden von seinem Gewissen beherrscht, bis die alte Software schließlich ersetzt worden war. Nicht nur im Kopf des Einzelnen, sondern auch bei den starren, einschränkenden Vorstellungen in den kollektiven Köpfen der Familien, der Institutionen und der Gesellschaft. Das ist ein wundervolles Beispiel dafür, wie Vorurteile und vorschnelle Verurteilungen sich überwinden lassen. Man spürt, dass die Bescheidenheit von Yunus und sein Mut die Eltern seiner Integrität und die Großeltern seiner Weisheit und seiner Überflussmentalität sind. Das können auch Sie schaffen. Sie können es sich zu einer tief verwurzelten Gewohnheit beim Wissen, bei der Einstellung und bei den Fähigkeiten machen, dem achten Weg zu folgen, Ihre innere Stimme zu finden und andere dazu zu inspirieren, Ihre innere Stimme zu finden. Hören Sie einfach auf Ihr Gewissen, Ihre eigene Quelle der Weisheit. Dann können Sie durch die fehlerhafte kulturelle Prägung bei den verschiedenen Ebenen der menschlichen Bedürfnisse, über die ich gleich sprechen werde, hindurchsehen. Jedes von Ihnen kommt in Form eines Dilemmas. Auf der persönlichen Ebene wollen die Leute doch nicht nur inneren Frieden erlangen und gute Beziehungen aufbauen, sondern auch ihre Gewohnheiten und ihren Lebensstil beibehalten. Was würde das von Weisheit durchdrungene Gewissen sagen? Sind Sie nicht auch der Ansicht, dass wir alle auf irgendeine Weise einen privaten Erfolg erringen müssen, indem wir das, was wir wollen, für einen höheren, wichtigeren Zweck, für das, was richtig ist, opfern? Lassen Sie uns nun das Dilemma auf der Ebene der Beziehungen betrachten. Würden Sie nicht auch sagen, dass Beziehungen auf Vertrauen aufgebaut werden? Und dass die meisten Menschen eher sich selbst in den Mittelpunkt stellen, ihre eigenen Wünsche, Bedürfnisse und Rechte? Was würde die Weisheit gebieten? Würde sie uns nicht dazu anleiten, uns auf die Prinzipien für die Schaffung von Vertrauen zu konzentrieren und das Ich für das Wir zu opfern? Auf der Ebene der Organisation haben wir es sogar mit zwei Dilemmata zu tun. Oft will das Management mehr für weniger, also mehr Produktivität bei weniger Kosten, und die Mitarbeiter wollen mehr Lohn oder Gehalt bei weniger Zeitaufwand und Anstrengung. Ist das nicht ein verbreitetes Phänomen? Was würde die Weisheit uns sagen? Wie wäre es mit der Erstellung einer Kommission, der Entwicklung von Gewinn-Gewinnleistungsvereinbarungen als dritte Alternative unter Verzicht auf Kontrolle zugunsten von Befähigung, sodass das Management und die Mitarbeiter am selben Strang ziehen, um das menschliche Potenzial freizusetzen und mehr für weniger zu produzieren? Ein weiteres sehr häufiges Dilemma auf der Ebene der Organisationen, denken Sie bitte eingehend darüber nach, ist, dass die Geschäfte von den ökonomischen Regeln des Marktes bestimmt werden. Andererseits aber, auch darüber sollten Sie nachdenken, unterliegen die Organisationen den kulturellen Regeln der Arbeitswelt. Mit anderen Worten, hier operieren zwei unterschiedliche Gruppen von Regeln, wirtschaftliche und kulturelle. Was würde die Weisheit gebieten? Wie wäre es, wenn Sie den Markt in die Kultur der Arbeitswelt bringen könnten, sodass jeder Einzelne und jedes Team prinzipienzentrierte Kriterien benutzen würden, und Zugang zu 360 Grad und oder auf Grundlage von Balanced Scoreboards gewonnenen Informationen hätten. Würden diese Informationen in Verbindung mit extrinsischen und intrinsischen Belohnungen, für die sie nicht einen natürlichen Anreiz bilden, sich ganz darauf zu konzentrieren, die menschlichen Bedürfnisse im Markt und die Bedürfnisse aller Interessengruppen zu erfüllen? Diese Art des Weisheitsdenkens ließe sich sogar auf die Gesellschaft und ihren Umgang mit ihren eigenen fundamentalen Dilemma anwenden. Kurz gesagt, sind Sie nicht auch der Ansicht, dass die Gesellschaft über ihre vorherrschenden sozialen Werte operiert, andererseits aber mit den Konsequenzen der unveränderlichen Naturgesetze und Prinzipien leben muss? Wie wäre es, wenn wir die sozialen Werte, Sitten und Gesetze an Prinzipien ausrichten könnten, indem wir die besonderen Interessen dem Gemeinwohl opfern? Können Sie sehen, dass der größere Kontext der Weisheit bei der Erfüllung menschlicher Bedürfnisse die Lösung für diese Dilemmata bringt? Und weshalb das Opfer ein so wichtiger Imperativ ist? Ein Opfer bedeutet ja, etwas Gutes für etwas Besseres aufzugeben. Wenn Ihre Vision im Hinblick auf die Erfüllung eines speziellen Bedürfnisses stark genug ist, würden Sie daher in einem ganz realen Sinn gar nicht von einem Opfer sprechen, auch wenn Außenstehende das tun mögen. Solche aus dem Herzen kommenden Opfer bilden den Kern der moralischen Autorität.